Morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Verse 11. Vers 11. Philippians 4 in the Passion. Philippe 4 in der Passion. I'm not telling you this because I'm in need. Das sage ich euch nicht, weil ich in Not bin. Look at this. Schau. See, he is not telling them anything to manipulate them or get something from them. Er sagt ihnen nicht etwas, um sie zu manipulieren oder etwas von ihnen zu bekommen. Because Paul's heart had to come to such an incredible breakthrough. Denn Paulus' Herz musste zu einem so unglaublichen Durchbruch gekommen sein. You know, many people say something like this because they manipulate, often not even consciously. Weißt du, viele Menschen sagen so etwas, weil sie manipulieren, oft sogar unbewusst. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausgefunden habe? If we do not constantly express our desire to God, wenn wir Gott gegenüber nicht ständig den Wunsch äußern, to truthfully and sincerely see what's going on in our hearts, wahrhaftig und aufrichtig zu sehen, was in unserem Herz vorgeht, we will not be aware of it. Werden wir uns dessen nicht bewusst. So this is why always we have to say, Lord, show me your heart. Deshalb müssen wir immer wieder sagen, Herr, zeige mir mein Herz. Because I've met very sincere people who don't even know that they're manipulating others, yet they are. Ich habe nämlich sehr aufrichtige Menschen getroffen, die nicht einmal wissen, dass sie andere manipulieren, und doch tun sie es. So Paul did not even talk about money because he wanted to get anything from people. Paulus hat nicht über Geld geredet, weil er etwas von den Menschen bekommen wollte. That's the heart we have to carry. Solch ein Herz müssen wir in uns tragen. So look, he's saying, I'm not telling you this because I'm in need. Schau, er sagt also, ich erzähle euch das nicht, weil ich in Not bin. That's an incredible thought. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Because churches and ministry usually talk about money when they are in need. Denn normalerweise reden Gemeinden und Werke über Geld, wenn sie in Not sind. Right, that's when they talk about, guys, thank you for supporting me, please don't stop supporting me, thank you, we need that. Richtig, dann reden sie darüber. Leute, danke, dass ihr mich unterstützt, bitte hört nicht auf, mich zu unterstützen. Danke, wir brauchen das. But Paul understood that the financial support, aber Paulus hat verstanden, dass die finanzielle Unterstützung, that the people give, die Menschen geben, has nothing to do with my need, but has to do with them. Nichts mit meiner Not zu tun hat, sondern mit ihnen selbst. That's an incredible thought. Das ist ein unglaublicher Gedanke. So look at why he was not talking about need. Schau dir also an, warum er nicht von Not gesprochen hat. For I've learned to be satisfied in any circumstance. Denn ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. You know what? There was a sign that we had at the door of our house that we lived in many, many years ago. Weißt du was? Vor vielen, vielen Jahren hatten wir ein Schild an der Tür unseres Hauses, in dem wir wohnten. And here is what we put on. Darauf stand Folgendes. He who is satisfied is he who is truly rich. Wirklich reich ist derjenige, der zufrieden ist. So look what Paul said. Schau, was Paulus sagt. He said, I've learned to be satisfied in any circumstance. Ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. You tell me, who is richer, the one who is satisfied or the one who always wants to have more? Sag mir, wer reicher ist, derjenige, der zufrieden ist oder derjenige, der immer mehr haben will. Or let's put this even in another way. Oder lass es mich noch anders sagen. You tell me who is richer. Sag mir, wer reicher ist. The one who is satisfied with his life. Derjenige, der mit seinem Leben zufrieden ist. Or the one who has hundreds of thousands on his bank account and yet is still worrying about the future. Oder derjenige, der Hunderttausende auf seinem Bankkonto hat und sich trotzdem Sorgen um die Zukunft macht. See, the satisfied is truly rich. Siehst du, der Zufriedene ist wirklich reich. And Paul says something really interesting. Und Paulus sagt etwas wirklich Interessantes. Paul did not say, I am satisfied in any circumstances. He didn't say that. Paulus hat nicht gesagt, ich bin in jeder Lebenslage zufrieden. Das hat er nicht gesagt. Look what he said. Schau, was er sagte. He said, I have learned to be satisfied in any circumstance. Er sagte, ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zufrieden zu sein. So what does it mean? Was bedeutet das also? It means it's not just a decision that you make. Es bedeutet, dass es nicht nur eine Entscheidung ist, die du triffst. It starts with a decision, but it's something you have to learn. Es beginnt mit der Entscheidung, aber es ist etwas, das du lernen musst. Do you know, the whole life in the New Covenant is like this, I've learned. Weißt du, ich habe gelernt, dass das ganze Leben im Neuen Bund folgendermaßen ausschaut. I've learned that many things start with a decision and then we have to learn them by constantly putting them into practice. Ich habe gelernt, dass viele Dinge mit der Entscheidung beginnen und wir diese Dinge dann lernen müssen, indem wir sie ständig in die Praxis umsetzen. Guys, if you can grab this key. Leute, wenn ihr euch diesen Schlüssel schnappen könnt. If I would simply focus my life on revelation. Wenn ich mein Leben nur auf Offenbarung ausrichte. Oh, I want to understand the new covenant. One more revelation. Oh, ich will den neuen Bund verstehen. Eine Offenbarung mehr. Reinhard, let me listen to one more teaching of yours. Reinhard, lass mich noch eine Lehre von dir hören. And then what happens? Was passiert dann? We get revelation, but we never learn to live in that revelation. Wir bekommen eine Offenbarung, aber wir lernen nie, in dieser Offenbarung zu leben. For me, it is a huge key to understand. Für mich ist es ein wichtiger Schlüssel zu verstehen, that to really live in the abundant life, I have to have the revelation and then learn to live in that revelation. Dass, um wirklich ein Leben in Fülle zu führen, ich die Offenbarung haben muss und dann lernen muss, in diese Offenbarung zu leben. Daniel likes to quote me in a quote that actually I didn't realize it's that important. Daniel zitiert gerne ein Zitat von mir, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass es so wichtig ist. You know, sometimes I say things come out of my mouth and then I think, what did I just say? Weißt du, manchmal sage ich Dinge, die aus meinem Mund kommen und dann denke ich, was habe ich gerade gesagt? But Daniel made me understand it's actually a deep truth. Daniel hat mir klar gemacht, dass es tatsächlich eine tiefe Wahrheit ist. Everything that you have experienced with God, alles, was du mit Gott erlebt hast, is an invitation to experience it again and go deeper. Ist eine Einladung, es noch einmal zu erleben und tiefer zu gehen. So think about this. Also denk darüber nach. So we have a revelation. Wir haben also eine Offenbarung. But the revelation never changes my daily life. Die Offenbarung verändert unser tägliches Leben nicht. Because instead of learning to walk in that revelation, we pursue the next revelation. Denn anstatt zu lernen, in dieser Offenbarung zu leben, verfolgen wir die nächste Offenbarung. So what happens? Und was passiert? We live from revelation to revelation to revelation. Wir leben von Offenbarung zu Offenbarung zu Offenbarung. And don't have transformed lives. Und haben kein verändertes Leben. So Paul says, I've learned something. Paulus sagt also, ich habe etwas gelernt. I've learned to be satisfied in every single circumstance. Ich habe gelernt, in jeder Situation, in jedem Umstand zufrieden zu sein. So are you willing to learn that? Bist du also bereit, das zu lernen? Are you willing to say, wow, satisfaction means to be rich. I want to learn that. Bist du bereit zu sagen, wow, Zufriedenheit bedeutet reich zu sein. Das will ich lernen. You know, isn't that something strange? Ist das nicht etwas seltsam? You know, two things. Zwei Dinge. First of all, we keep pursuing just rational understanding, knowledge. Erstens, wir streben weiterhin nur nach rationalem Verständnis und Wissen. Without experience. Ohne Erfahrung. That's not going to take you anywhere. Das wird uns nicht weiterbringen. And the second thing. Und zweitens. We want an experience, but we're not willing to learn to walk and live in that experience. Wir wollen eine Erfahrung, aber wir sind nicht bereit zu lernen, in dieser Erfahrung zu wandeln und zu leben. So, my dear friend. Also, mein lieber Freund. Make a choice and say, I want to learn to walk and live as a satisfied person. Triff eine Entscheidung und sage, ich will lernen, als zufriedener Mensch zu wandeln und zu leben. In every single circumstance. In jeder einzelnen Situation. And you'll have a great life. Und du wirst ein großartiges Leben haben. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.